Kundgabe 6130. Empfangen durch Bertha Dudde am 9.12.1954. Begründung der Niederkunft Christi. Erbarmungsakt. Voller Erbarmen sah ich zur Erde herab, auf die geknechtete Menschheit. Ich sah ihre große Not, die zwar selbst verschuldet war, doch ich sah auch die große Schwäche der Menschen, die darum von ihrer Last niedergedrückt wurden und sich aus eigener Kraft nicht mehr erheben konnten. Und meine Liebe wurde so mächtig, dass sie der leidenden Menschheit Hilfe bringen wollte. Meine Liebe war so groß, dass ich selbst zur Erde herniederstieg, um die Menschen von ihrer Sündenlast zu befreien und ihnen wieder den Weg zu mir frei zu machen. Meine Niederkunft zur Erde war ein Akt der Liebe und Barmherzigkeit eures Schöpfers und Vaters von Ewigkeit. Ich wollte den Menschen den Frieden bringen, das Heil. Ich wollte, dass sie sich wieder des Lichtes und der Kraft erfreuen konnten, die sie verloren hatten durch die Sünde der einstigen Auflehnung wider mich. Die Menschheit steckte so tief in der Finsternis, und sie konnte aus ihr nicht mehr herausfinden, weil sie auch völlig kraftlos war. Es war ein Zustand größter Unglückseligkeit, denn sie wurden gefangen gehalten von einem Herrn, der sie in seiner Gewalt hatte, der sie ewig nicht mehr freigeben wollte. Ich aber besaß auch Anspruch auf euch, weil ihr einst aus meiner Liebekraft hervorgegangen waret. Und meinen Anspruch gebe ich nicht verloren. Ich war bereit, mit meinem Gegner zu kämpfen um euch und kam darum zur Erde, weil nicht die Gottheit diesen Kampf führen wollte, sondern die Liebe. Und diese sich nun in einem Menschen verkörperte, also gleichsam ein Mensch den Kampf aufnahm mit dem Gegner, der sich als Waffe nur der Liebe bediente. Die Liebe also führt den Kampf. Die Liebe bewog mich, zur Erde zu steigen und in dem Menschen Jesus Wohnung zu nehmen, der mir mit ganzer Seele ergeben war, der nach dem Zusammenschluss mit mir strebte mit allen Sinnen, der selbst die Seele des Lichtes in sich barg, die ihren gefallenen Brüdern helfen wollte, dass sie wieder zum Vater, zur Höhe emporsteigen konnten, um selig zu sein. Das Vollkommen Gebliebene wollte dem Unvollkommen Gewordenen wieder zur Vollkommenheit verhelfen. Die Liebe selbst wollte sich einsetzen, um den geknechteten Menschen die Freiheit zu bringen. Und darum stieg ich selbst zur Erde hernieder. Darum verschloss ich mich nicht länger den Notrufen, die von der Erde zu mir heraufstiegen. Ich kam als Retter und Erlöser, um allen den Frieden zu bringen, die eines guten Willens sind. Denn es war die Zeit herangekommen, wo die Menschheit so tief gesunken war, dass ihr Hilfe gebracht werden musste, sollte sie nicht ganz dem Verderben anheimfallen. Und so erfüllte sich, was lange zuvor schon angekündigt war. Das Licht kam zur Erde und leuchtete in die Finsternis. Aber die Finsternis erkannte das Licht nicht, und nur wenige waren, die es erkannten, als den Retter, der gesandt war von oben, um die Menschen zu erlösen und allen den Frieden zu bringen, die eines guten Willens sind. Amen.